Kapitel 6. Komischer Kauz. Kauzig, schrullig, komisch, lautete Leninas Fazit zu Bernard Marx. Und zwar derart komisch, dass sie sich in den Wochen drauf mehr als einmal gefragt hatte, ob sie sich das mit dem New Mexico-Urlaub nicht anders überlegen und lieber mit Benito Hoover an den Nordpol fliegen sollte. Nur kannte sie den Nordpol dummerweise schon. Sie war erst vorigen Sommer mit George Edsel dort gewesen. Und außerdem hatte sie es ganz schön trostlos gefunden. Nichts zu tun und das Hotel hoffnungslos antiquiert. Auf den Zimmern kein Tele, keine Duftorgeln, nur verstaubte Synthi-Musik und gerade mal 25 Fahrtreppen-Squashcourts für über 200 Gäste. Nein, ein zweites Mal Nordpol kam wirklich nicht in Frage. Noch dazu, wo sie überhaupt erst ein einziges Mal in Amerika gewesen war. Und dann so armselig. Ein Billig-Kurztrip nach New York. War es mit Jean-Jacques Habibullah gewesen oder mit Bukanowski Jones? Sie wusste es nicht mehr. Spielte auch keine Rolle. Die Aussicht, erneut nach Westen fliegen zu können, und das eine ganze Woche, war sehr verlockend. Zumal sie davon mindestens 3 Tage im Eingeborenenreservat verbringen würden. Am ganzen Center hatte gerade mal eine Handvoll Kollegen jemals ein Eingeborenenreservat von innen gesehen. Als Alpha-Plus-Psychologe war Bernard einer der wenigen Männer ihrer Bekanntschaft, die Anspruch auf einen Passierschein hatten. Lenina bot sich also eine einmalige Gelegenheit. Weil aber Bernard auch einmalig komisch war, hatte sie gezögert zuzugreifen, hatte tatsächlich erwogen, sich mit dem ollen Benito erneut auf den Pol einzulassen. Benito war wenigstens normal, während Bernard Alkohol im Blutsurrogat, lautete Fannys Erklärung für jedes exzentrische Benehmen. Henry wiederum, mit dem Lenina eines Abends im Bett verunsichert ihren neuen Liebhaber diskutierte, Henry hatte den armen Bernard mit einem Rhinoceros verglichen. »Ein Rhinoceros ist nur bedingt lernfähig«, hatte er auf seine bündig bestimmte Art erklärt. »Manche Männer sind fast Rhinocerosse. Sie sprechen auf die Konditionierung nicht richtig an, die Ärmsten. Zu ihnen gehört Bernard. Er kann von Glück reden, dass er einen so guten Job macht, sonst hätte ihn der Direktor nie gehalten. Aber ich denke«, hatte er beschwichtigend angefügt, »er ist eher harmlos.« Eher harmlos mochte sein, aber auch ganz schön beängstigend. Schon seine Manie, so vieles privat unternehmen zu wollen, das hieß nämlich konkret gar nichts unternehmen. Was gab es schließlich schon, was man überhaupt privat unternehmen konnte? Außer miteinander ins Bett zu gehen, aber dauernd konnte man das auch nicht. Also was? Ausgesprochen wenig. Bei ihrer ersten Verabredung war strahlendes Wetter gewesen. Lenina hatte vorgeschlagen, im Torquay Country Club schwimmen und hinterher in der Oxford Union essen zu gehen. Aber Bernard meinte, dort werde es zu voll sein. Na ja, dann vielleicht eine Runde E-Magneto-Golf in St. Andrews? Wieder nichts. Für Bernard war E-Magneto-Golf Zeitverschwendung. »Aber wozu sollte die Zeit denn sonst da sein?«, hatte Lenina verblüfft gefragt. »Offenbar dazu, im Lake District herumzulaufen«, so sein Gegenvorschlag, »auf dem Skidor zu landen und ein paar Stunden durch die Heide zu streifen. Ich und du, Lenina, ganz allein.« »Aber Bernard, wir werden doch die ganze Nacht allein sein.« Bernard war rot geworden und hatte weggesehen. »Ich meine, zum Reden allein«, hatte er gemurmelt. »Reden? Aber worüber denn?« »Gehen und reden«, eine ziemlich komische Art, den Nachmittag zu verbringen, fand sie. Am Ende hatte sie ihn ganz entgegen seiner Neigung überredet, mit ihr zum Semi-Demi-Finale der Ringerinnenmeisterschaft im Schwergewicht nach Amsterdam rüberzufliegen. »Massenveranstaltung«, hatte er gemurrt, »das Übliche.« Er hatte den ganzen Nachmittag hartnäckig Trübsal geblasen, mit Leninas Freunden, von denen sie in den Matchpausen Dutzende im Soma-Eissalon trafen, kein Wort gewechselt und sich bei aller Misere strikt geweigert, den Halbgramm Himbeerbecher zu nehmen, den sie ihm aufdrängen wollte. »Ich bin lieber ich selbst«, hatte er gesagt. »Dazu verdammt, ich selbst und ekelhaft zu sein. Nicht jemand anders, ganz gleich wie aufgekratzt.« »Lieber ein Gramm als zu Missmut, verdammt«, hatte Lenina als Kleinod schlafgelernter Weisheit aufgeboten. Bernard hatte das Glas unwirsch weggeschoben. »Nun werd nicht gleich sauer«, hatte sie gemeint. Du weißt doch, ein CCM hält 10 finstere Stimmungen auf. Fort, verdamm ich, halt endlich die Klappe! Lenina hatte mit den Schultern gezuckt. Lieber ein Gramm als zu Missmut, verdammt, hatte sie kühl beharrt und den Himbeerbecher selbst geleert. Beim Rückflug über den Kanal hatte Bernard darauf bestanden, den Bugpropeller auszuschalten und im Schwebeflug nur 100 Fuß über den Wellen zu verharren. Das Wetter hatte sich verschlechtert, es blies ein Südwester, der Himmel war bewölkt. Schau, hatte er befohlen. Grauenhaft, hatte Lenina gehaucht und war vor der Aussicht zurückgewichen. Die brausende Leere der Nacht entsetzte sie, das schwarze, schaumgefleckte, wogende Wasser unter ihnen, das fahle, hinter jagenden Wolkenfetzen so verhärmte, verhuschte Gesicht des Mondes. »Lass uns das Radio einschalten, rasch!« Sie hatte nach dem Reglerknopf am Armaturenbrett gegriffen und wild daran gedreht. »Drinnen sind die Himmel so blau«, hatten 16 tremulierende Falsettstimmen geflötet. »Sind die Lüfte immer so lau?« Dann ein Hicks und Stille. Bernard hatte abgeschaltet. »Ich möchte in Ruhe das Meer betrachten«, hatte er erklärt. »Nicht einmal das kann man bei dem Gejaule.« »Aber das Lied ist so schön, und ich will es gar nicht sehen.« »Ich schon«, hatte er insistiert. »Das gibt mir das Gefühl«, er hatte gezögert, nach den richtigen Worten gesucht, »mehr ich zu sein, verstehst du? Mehr bei mir, nicht so komplett Teil von etwas anderem. Nicht bloß eine Zelle im Gesellschaftskörper. Geht es dir nicht auch so, Lenina?« Doch Lenina war in Tränen ausgebrochen. »Grauenhaft, grauenhaft«, hatte sie in einem Fort gejammert. »Und wie kannst du so reden, nicht Teil des Gesellschaftskörpers sein? Jeder arbeitet doch für alle anderen. Wir können auf niemanden verzichten, selbst Epsilons.« »Ja, ich weiß«, hatte Bernard gehöhnt. »Selbst Epsilons sind nützlich. Bin ich auch. Und ich wünschte bei Ford, dem wäre nicht so.« Lenina war von seiner Blasphemie zutiefst schockiert. »Bernard«, hatte sie sich entsetzt, »wie kannst du nur?« Er hatte die Frage nachdenklich in verändertem Tonfall wiederholt. »Wie ich kann?« »Nein, eigentlich müsste die Frage lauten, warum kann ich nicht? Oder vielmehr, da ich sehr genau weiß, warum ich nicht kann, was wäre, wenn ich könnte, wenn ich frei wäre, nicht Sklave meiner Konditionierung?« »Bernard, was sagst du für schreckliche Dinge? Wärst du nicht auch gerne frei, Lenina?« »Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich bin frei. Frei, mir ein herrliches Leben zu machen. Heute sind alle glücklich.« Er hatte gelacht. »Ja, heute sind alle glücklich. Das trichtern wir den Kindern mit 5 schon ein. Aber wärst du nicht gern frei, auf andere Art und Weise glücklich zu werden, Lenina? Auf deine Art, nicht jedermanns Art?« »Ich weiß nicht, wovon du sprichst«, hatte sie nochmal gesagt. Dann hatte sie sich ganz zu ihm herumgeworfen. »Ach bitte, Bernard, lass uns heimkehren«, hatte sie ihn angefleht. »Ich finde das alles so grauenhaft.« »Bist du nicht gern mit mir zusammen?« »Doch, Bernard, schon, bloß nicht an diesem grauenhaften Ort.« »Ich dachte, hier wären wir mehr zusammen, umgeben nur vom Meer und dem Mond. Mehr zusammen als vorhin unter so vielen Menschen oder selbst in meiner Wohnung, verstehst du nicht?« »Ich verstehe überhaupt nichts mehr«, hatte sie energisch erklärt, fest entschlossen, sich ihr Unverständnis auch tunlichst zu erhalten. »Gar nichts. Erst recht nicht«, hatte sie etwas milder hinzugefügt, »warum du nicht etwas Soma nimmst, wenn dir diese schlimmen Gedanken kommen. Du würdest sie einfach vergessen. Und statt kreuzunglücklich zu sein, wärest du vergnügt.« »So vergnügt«, hatte sie betont, doch die bange Sorge in ihrem Blick strafte ihre vermeintlich einladende Koketterie-Lügen. Er hatte sie schweigend mit ausdruckslos ernster Miene gemustert, sehr eingehend gemustert. Lenina hatte nach wenigen Sekunden den Blick abwenden müssen, hatte nervös gelacht, überlegt, was sie sagen könnte, und nichts gefunden. Das Schweigen war drückend geworden. Als Bernard endlich widersprach, hatte seine Stimme klein und müde geklungen. »Gut«, hatte er gesagt, »dann schnell nach Hause.« Er hatte Pitch gegeben und die Maschine in den Himmel hochschießen lassen. Bei 4000 hatte er den Bugpropeller angeworfen. Sie waren ein, zwei Minuten schweigend dahingeflogen. Dann war Bernard plötzlich in helles Gelächter ausgebrochen. Eher komisches Gelächter für Leninas Gefühl, aber immerhin. »Geht es besser?« hatte sie sich zaghaft erkundigt. Zur Antwort hatte er die Hand vom Steuerknüppel genommen und ihr den Arm um die Schultern legend, begonnen, ihre Brüste zu streicheln. »Fortlob«, hatte sie sich gesagt, »erst wieder normal.« Eine halbe Stunde später waren sie bereits in seiner Wohnung gewesen. Bernard hatte gleich 4 Soma-Tabletten auf einmal geschluckt, Radio und Tele eingeschaltet und sich ausgezogen. »Und?« hatte Lenina sich nachmittags drauf neckisch erkundigt, als sie sich auf dem Dach trafen. »Hat es dir gestern Spaß gemacht?« Bernard hatte genickt. Sie waren in den Rotorflieger gestiegen. Ein Ruck und sie waren unterwegs. »Nun, es finden mich ja auch alle ungemein pneumatisch«, hatte Lenina beiläufig bemerkt und dabei ihre Schenkel getätschelt. »Ungemein.« Doch in Bernards Augen lag Schmerz. »Frischfleisch«, dachte er. Sie hatte besorgt hochgesehen. »Aber zu rund findest du mich nicht, oder?« Er hatte den Kopf geschüttelt. »Eine Keule.« »Du findest mich vielmehr rundum passabel.« Ein Nicken. »Vollkommen«, hatte er laut gesagt, und zu sich: »Sie sieht sich selbst so. Es macht ihr nichts aus, Frischfleisch zu sein.« Leninas Lächeln war selbstzufrieden, ihre Freude aber voreilig. Trotzdem, hatte er nach einer kleinen Pause bemerkt, ich wünschte, es wäre anders gekommen. »Anders? Was hätte denn kommen sollen?« »Ich wollte nicht, dass wir miteinander ins Bett gehen«, hatte er erklärt. Lenina war fassungslos gewesen. »Nicht gleich, nicht bei der ersten Verabredung.« »Aber was denn sonst?« Und dann hatte er unverständliches und gefährliches Zeug geredet. Lenina hatte sich Mühe gegeben, sich geistig die Ohren zu verstopfen, doch dann und wann hatte sie doch den einen oder anderen Satz mitgekriegt. »Auszuprobieren, was ist, wenn ich meine Triebe zügele«, hatte sie ihn sagen hören. Die Worte hatten bei ihr einen Knopf gedrückt. »Verschiebe nie auf morgen, wem du's heute kannst besorgen«, hatte sie gemahnt. »Altersstufe 14 bis 16,5, zweimal wöchentlich 200 Wiederholungen«, hatte er bloß entgegnet. Das wirre, böse Gerede ging weiter. »Ich will wissen, was Leidenschaft ist«, hatte sie ihn sagen hören. »Ich hätte gern zu irgendwas starke Gefühle.« »Wenn beim Einzelnen Gefühle wanken, gerät das ganze Kollektiv ins Schwanken«, hatte Lenina verkündet. »Tja, aber warum sollte es nicht mal ein bisschen ins Schwanken geraten?« »Bernard!« Aber Bernard genierte sich kein bisschen. »Intellektuell und während der Arbeitszeit Erwachsene«, hatte er ausgeführt, »und Kinder im Hinblick auf Gefühle und Bedürfnisse.« »Unser Ford liebte Kinder.« Er hatte den Einwurf schlicht übergangen. »Neulich kam mir plötzlich der Gedanke«, hatte er erläutert, »dass es eigentlich möglich sein müsste, immer erwachsen zu sein.« »Ich verstehe nicht.« Lenina hatte einen energischen Ton angeschlagen. »Das weiß ich. Und deshalb sind wir gestern miteinander ins Bett gegangen. Wie Kinder, statt uns wie Erwachsene noch zu gedulden.« »Aber es hat doch Spaß gemacht, oder nicht?« hatte Lenina beharrt. »Oh ja, einen Riesenspaß«, hatte er versichert, aber in einem so traurigen Ton, mit einem so unglücklichen Gesichtsausdruck, dass Leninas Triumphgefühl gleich verpufft war. Vielleicht fand er sie doch zu rundlich. »Sag ich doch«, hatte Fanny bloß bemerkt, als Lenina sich ihr anvertraute, »Alkohol in seinem Surrogat.« »Und trotzdem mag ich ihn«, bekannte Lenina. »Er hat so wunderbar angenehme Hände. und wie er die Schultern bewegt. Das ist sehr anziehend.« Sie seufzte. »Wenn er bloß nicht so komisch wäre.« Vor der Tür zum Büro des Direktors blieb Bernard einen Augenblick stehen, holte erst einmal tief Luft und straffte die Schultern, um sich gegen die Abneigung und die Missbilligung zu wappnen, die ihn drinnen gewiss erwarteten. Er klopfte und trat ein. »Wenn Sie bitte diesen Passierschein paraffieren wollen, Direktor«, sagte er so nonchalant wie möglich und legte das Formular auf die Schreibfläche. Der Direktor bedachte ihn mit einem säuerlichen Blick. Doch das Formular trug oben den Stempel des Weltcontrollers und die schwungvoll schwarze Unterschrift Mustafa Mohns. Es hatte alles seine Richtigkeit. Dem DCK blieb keine Wahl. Er setzte seine Initialen, zwei zarte, kleine, demütig zu Füßen Mustafa Mohns kauernde Buchstaben darunter, und wollte den Schrieb ohne ein Wort oder freundliches Fortbefohlen zurückreichen, als ihn etwas am Wortlaut des Passierscheins stutzen ließ. »Für das Reservat New Mexico?« fragte er, und sowohl sein Tonfall wie auch das Gesicht, das er Bernard entgegenhob, verrieten bewegte Verwunderung. Von der Überraschung des DCK überrascht, nickte Bernard. Es entstand eine Pause. Stirnrunzelnd lehnte sich der Direktor auf seinem Stuhl zurück. »Wie lange mag das her sein?« sagte er mehr zu sich als zu Bernard. »Gut 20 Jahre, schätze ich, wenn nicht 25. Ich muss in Ihrem Alter gewesen sein.« Seufzend wiegte er den Kopf. Bernard wurde extrem unbehaglich. Dass ein so konventioneller, so skrupulös korrekter Mann wie der Direktor einen derart unverzeihlichen Fauxpas beging. Er hätte sich die Hände vors Gesicht schlagen mögen, aus dem Raum stürzen. Nicht, weil er persönlich per se daran etwas anstößig gefunden hätte, dass jemand über eine weit zurückliegende Zeit sprach. Das gehörte zu den hypnopädischen Vorurteilen, die er, wie er glaubte, vollkommen überwunden hatte. Was ihn verlegen machte, war vielmehr das Wissen, dass der Direktor seinerseits dergleichen missbilligte und sich, obwohl er es missbilligte, dennoch zu einem solch verpönten Benehmen hinreißen ließ. Von welchem inneren Zwang getrieben? Bei allem Unbehagen lauschte Bernard begierig. »Mir ging es wie Ihnen«, sagte der Direktor. »Ich wollte mir mal die Wilden ansehen.« Er hielt einen Passierschein für New Mexico und verbrachte die Sommerferien dort. Mit einem Mädchen, das ich zu der Zeit nahm. Sie war Beta Minus und ich glaube, er schloss die Augen, sie hatte gelbes Haar. Jedenfalls war sie pneumatisch, ganz besonders pneumatisch. Daran erinnere ich mich noch gut. Nun, wir flogen hin, wir sahen uns die Eingeborenen an, wir ritten auf Pferden, und was nicht alles. Und dann, es war fast der letzte meiner genehmigten Urlaubstage, dann verschwand sie. Wir waren auf einen der abscheulichen Berge hinaufgeritten, die sie dort haben. Es war entsetzlich heiß und drückend, und nach dem Lunch schliefen wir ein. Oder jedenfalls schlief ich ein. Sie muss spazieren gegangen sein. Jedenfalls war sie, als ich aufwachte, weg. Und dann brach ausgerechnet in diesem Moment der schlimmste Gewittersturm los, den ich je erlebt habe. Es goss, brauste und blitzte, die Pferde rissen sich los und flohen. Ich stürzte beim Versuch, sie einzufangen und verletzte mich am Knie. Ich konnte kaum gehen. Trotzdem suchte ich überall. Ich rief, ich suchte, aber ich fand von ihr nicht die geringste Spur. Da dachte ich, sie müsse allein zum Rasthaus zurückgekehrt sein. Also kroch ich auf eben dem Weg ins Tal hinab, auf dem wir gekommen waren. Mein Knie schmerzte erbärmlich und ich hatte mein Soma verloren. Es dauerte Stunden. Ich erreichte das Rasthaus erst nach Mitternacht, aber sie war nicht da. Sie war nicht da, wiederholte der Direktor und schwieg lange. Nun, fuhr er schließlich fort, wir schickten am nächsten Tag einen Suchtrupp los. Aber wir konnten sie nirgends finden. Sie musste in eine Schlucht gestürzt oder von einem Berglöwen gerissen worden sein. Fort allein weiß es. Es war schrecklich. Es setzte mir damals sehr zu. Vielleicht mehr als nötig. Schließlich war es ein Unglück, es hätte jedem passieren können. Und selbstverständlich überdauert der Gesellschaftskörper, selbst wenn sich die Zellzusammensetzung ändert. Doch der schlafgelernte Trost zog offenbar nicht recht. Der DCK schüttelte den Kopf. »Ich träume tatsächlich noch manchmal davon«, fuhr er gedämpft fort. »Ich träume, dass mich ein gewaltiger Donnerschlag weckt und sie weg ist. Ich träume davon, wie ich sie endlos unter den Bäumen suche.« Er verfiel wieder ins Grübeln. »Das muss ein schlimmer Schlag gewesen sein«, sagte Bernard fast neidisch. Der Klang dieser zweiten Stimme riss den betretenen Direktor in die Realität zurück. Er steifte Bernard mit einem Blick, sah weg, wurde knallrot und musterte ihn dann so argwöhnisch wie arrogant. »Glauben Sie ja nicht«, meinte er hochfahrend, »dass mein Verhältnis zu dem Mädchen unziemlich war. Keineswegs emotional oder verstrickt. Zwischen uns war alles vollkommen gesund und normal.« Er reichte Bernard seinen Passierschein. »Ich weiß wirklich nicht, weshalb ich Sie mit dieser belanglosen Anekdote gelangweilt habe.« Die ganze Wut darüber, dass er sein schmachvolles Geheimnis preisgegeben hatte, ließ er nun an Bernard aus. In seinen Augen flackerte pure Feindseligkeit. »Und ich erlaube mir bei dieser Gelegenheit die Bemerkung, Mr. Marx«, setzte er hinzu, »dass mir gar nicht gefällt, was mir über Ihr Benehmen außerhalb der Arbeitszeit zu Ohren kommt. Sie mögen finden, dass mich das nichts angeht. Sie irren. Ich muss an den Ruf des Centers denken. Meine Fachkräfte müssen über jeden Verdacht erhaben sein, besonders die aus den höchsten Kasten. Alphas sind emotional so konditioniert, dass sie nicht infantil sein müssen. Umso mehr Grund haben sie, sich um Konformität zu bemühen. Es ist ihre Pflicht, infantil zu sein, selbst gegen ihre Neigung. Ich warne Sie also, Mr. Marx.« Die Stimme des Direktors bebte vor nunmehr rechtschaffener und gänzlich unpersönlicher Empörung. Ausdruck der Missbilligung des Kollektivs selbst. »Sollte ich erneut hören, dass Sie es am angemessenen Infantildekorum fehlen lassen, werde ich um Ihre Versetzung an ein Subcenter bitten, vorzugsweise auf Island. Guten Morgen!« Und damit wandte sich der Direktor auf seinem Drehstuhl ab, nahm einen Stift zur Hand und begann zu schreiben. »Das wird ihm eine Lehre sein«, sagte er sich. Doch weit gefehlt. Bernard verließ das Büro mit geschwellter Brust, jubelnd geradezu, als er die Tür ins Schloss warf, bei der Vorstellung, dass er es ganz allein gegen die Ordnung der Dinge aufnahm, beflügelt von dem berauschenden Bewusstsein seiner individuellen Bedeutung und Wichtigkeit. Selbst die angedrohte Ächtung beeindruckte ihn nicht, schreckte nicht, sondern stärkte. Er fühlte sich stark genug, sich in bedrängter Lage zu stellen und zu bestehen, fühlte sich sogar Island gewachsen. Seine Zuversicht war umso größer, als er keine Sekunde lang glaubte, dass er überhaupt je irgendetwas würde bestehen müssen. Man versetzte Leute nicht wegen solcher Lappalien nach Island. Island war eine leere Drohung, eine sehr stimulierende, belebende Drohung. Als er den Korridor hinabging, pfiff er tatsächlich. Heroisch war der Bericht, den er am Abend von seinem Gespräch mit dem DCK lieferte. »Worauf ich«, schloss er, »ihn schlicht gesagt habe, er solle doch hingehen, wo die Vergangenheit wächst«, und hinausmarschiert bin. Und das war's. Er sah Helmholtz Watson erwartungsvoll an, hoffte auf den angemessenen Lohn an Mitgefühl, Ermutigung, Bewunderung. Aber kein Wort. Helmholtz saß stumm mit niedergeschlagenen Augen da. Er konnte Bernard wirklich gut leiden. Er war ihm als einzigem Mann seiner Bekanntschaft, mit dem er über die Dinge sprechen konnte, die ihm am Herzen lagen, dankbar. Nichtsdestotrotz gab es an Bernard auch Dinge, die er unerträglich fand. Seine Protzsucht zum Beispiel. Und die Ausbrüche kläglichen Selbstmitleids, die dieser meist auf dem Fuße folgten. Wie auch die beklagenswerte Angewohnheit, im Nachhinein Mut zu beweisen und abwesend mit ungewöhnlicher Geistesgegenwart zu brillieren. Das alles fand er unerträglich, gerade weil er Bernard wirklich gut leiden konnte. Lange Sekunden verstrichen. Helmholtz starrte weiter auf den Boden. und plötzlich wurde Bernard rot und wandte das Gesicht ab. Die Reise verlief recht ereignislos. Die Blue Pacific Rocket traf 2,5 Minuten vor der Zeit in New Orleans ein, verlor 4 Minuten in einem Wirbelsturm über Texas, geriet jedoch bei 95 Grad westlicher Länge in ein Starkwindband und konnte daher mit nur knapp 40 Sekunden Verspätung in Santa Fe landen. 40 Sekunden bei 6,5 Stunden Flugzeit. Gar nicht so schlecht, räumte Lenina ein. Die Nacht verbrachten sie in Santa Fe. Das Hotel war hervorragend, unvergleichlich viel besser als zum Beispiel das grauenvolle Aurora Bora Palace, in dem Lenina im letzten Sommer so gelitten hatte. Flüssigluft, Tele, Vibrovac, Radio, trinkfertige Koffeinlösung, vorgewärmte Kontrazeptiva und 8 verschiedene Düfte in allen Schlafzimmern. Die Synthi-Musikanlage lief, als sie die Lobby betraten, und das Programm ließ nichts zu wünschen übrig. Eine Anschlagtafel im Fahrstuhl verzeichnete 60 Fahrtreppen-Squash-Courts im Haus sowie die Möglichkeit, in den Anlagen sowohl Hindernis- wie auch E-Magneto-Golf zu spielen. »Das klingt ja alles großartig«, rief Lenina. »Fast wünschte ich, wir könnten hierbleiben. 60 Fahrtreppen-Squash-Courts!« »Die wird es im Reservat nicht geben«, warnte Bernard. »Auch keine Düfte, kein Tele, nicht einmal fließend Wasser.« »Wenn du meinst, das erträgst du nicht, dann bleib lieber hier, bis ich zurückkomme.« Lenina war regelrecht beleidigt. »Selbstverständlich ertrage ich es. Ich sage nur, dass es hier großartig ist, weil... Nun ja, weil der Fortschritt nun mal großartig ist, oder nicht?« »Altersstufe 13 bis 17, einmal die Woche 500 Wiederholungen«, meinte Bernard müde wie zu sich selbst. »Was sagst du?« »Ich sagte, ja... Der Fortschritt ist großartig. Deshalb solltest du mich auch nur dann ins Reservat begleiten, wenn du das wirklich willst.« »Aber ja, ich will.« »Also gut«, sagte Bernard, und es klang fast wie eine Drohung. Ihr Passierschein musste noch vom Reservatsaufseher unterzeichnet werden, in dessen Büro sie folglich am Morgen vorsprachen. Ein schwarzer Epsilon-Plus-Pförtner nahm Bernards Karte entgegen, und sie wurden fast augenblicklich vorgelassen. Der Aufseher war ein blonder, brachycephaler Alpha-Minus, gedrungen rot und mondgesichtig mit breiten Schultern und einer laut posaunenden Stimme, bestens geeignet zur Proklamation hypnopädischer Weisheiten. Er war ein unerschöpflicher Quell belangloser Informationen und unerbetener Ratschläge. Wenn er erst losgelegt hatte, hörte das Posaunen nicht so schnell wieder auf. 560.000 Quadratkilometer unterteilt in 4 einzelne Subreservate, jedes umgeben von einem Hochspannungszaun. Just in diesem Moment fiel Bernard aus unerfindlichen Gründen plötzlich ein, dass er in seinem Londoner Bad den Eau de Cologne-Hahn nicht zugedreht hatte. »Mit Strom versorgt von der Wasserkraftstufe Grand Canyon!« »Das wird mich ein Vermögen kosten, bis wir zurück sind.« Vor seinem inneren Auge sah Bernard die Nadel des Duftmessers ameisengleich unermüdlich im Kreis herumkriechen. »Ich sollte schnell bei Helmholtz Watson anrufen.« »Über 5000 Kilometer Zaun, mit 60.000 Volt!« »Tatsächlich«, meinte Lenina höflich, die kein Wort von dem aufnahm, was der Aufseher erzählte, sondern sich einfach von seinen dramatischen Pausen leiten ließ. Sobald der Mann nämlich losposaunt hatte, hatte sie unbemerkt 0,5 Gramm Soma geschluckt, mit dem Ergebnis, dass sie jetzt entspannt dasitzen und weder zuhören noch denken konnte, während ihre großen blauen Augen voll verzückter Aufmerksamkeit auf den Aufseher geheftet blieben. »Den Zaun zu berühren bedeutet den sofortigen Tod«, verkündete der Aufseher feierlich. »Aus einem eingeborenen Reservat gibt es kein Entkommen.« Das Wort »entkommen« klang verheißungsvoll. »Mir scheint«, sagte Bernard und wollte sich erheben, »wir sollten langsam aufbrechen.« Die kleine schwarze Nadel krabbelte wie ein Insekt, knabberte an der Zeit, nagte ein Loch in seine Finanzen. »Kein Entkommen«, wiederholte der Aufseher und winkte ihn auf seinen Stuhl zurück. Und da der Passierschein noch nicht gegengezeichnet war, blieb Bernard keine andere Wahl, als sich zu fügen. »Diejenigen, die im Reservat geboren werden Und Sie müssen bedenken, junge Frau«, fügte er mit einem lüsternen Blick auf Lenina und anzüglich gesenkter Stimme an, »müssen bedenken, dass Kinder in dem Reservat nach wie vor geboren werden. Ja, tatsächlich geboren, so widerwärtig es ist.« Er hoffte, dass das schändlich gestreifte Thema Lenina zum Erröten bringen würde, aber sie lächelte bloß scheinaufmerksam und bemerkte, was sie nicht sagen. Enttäuscht setzte der Aufseher noch einmal neu an. »Diejenigen, wie gesagt, die im Reservat geboren werden, werden dort unentrinnbar auch sterben.« »Unentrinnbar sterben? 1 Deziliter Eau de Cologne pro Minute, 6 Liter die Stunde.« »Mir scheint«, versuchte es Bernard erneut, »wir sollten...« Sich vorbeugend klopfte der Aufseher mit dem Finger auf den Tisch. »Wenn Sie mich fragen, wie viele Menschen auf dem Reservat leben, kann ich nur sagen, das mit Genugtuung, wir wissen es nicht. Wir können nur raten.« »Was Sie nicht sagen?« »In der Tat, junge Frau, das sage ich.« 6 mal 24? Nein, eher 6 mal 36. Bernard war inzwischen blass um die Nase, er zitterte vor Ungeduld. Unentrinnbar ging das Posaunen weiter. »Rund 60.000 Indianer und Halbblut. Reine Wilde. Unsere Inspektoren statten ihnen sporadisch Besuche ab. Ansonsten nein, keinerlei Kontakt zur zivilisierten Welt. Bewahren unverändert ihre widerwärtigen Sitten und Gebräuche. Ehen, wenn Sie wissen, was das ist, junge Frau. Familien. Keine Konditionierung. Monströser Aberglaube. Christentum und Totemismus und Ahnenkult. Ausgestorbene Sprachen wie Zunyi und Spanisch und Athapaskanisch. Pumas, Baumstachler und andere wilde Tiere. Ansteckende Krankheiten. Priester. Giftechsen.« »Was Sie nicht sagen.« Schließlich konnten sie doch noch entkommen. Bernard stürzte ans Telefon. Schnell, schnell! Fast 3 Minuten brauchte er, um Helmholtz Watson zu erreichen. »Als befänden wir uns bereits unter Wilden«, beschwerte er sich. »Alles Inkompetenzler, verdammt!« »Lieber 1 Gramm«, riet Lenina. Er weigerte sich, er zog seinen Zorn vor. Und schließlich, Fort sei Dank, kam er durch. Und ja, es war Helmholtz am Apparat. Helmholtz, dem er erklären konnte, was passiert war, und der versprach, sofort in der Wohnung vorbeizuschauen, augenblicklich und den Hahn zuzudrehen. Ja, augenblicklich. Der aber außerdem die Gelegenheit nutzte, Bernard zu warnen, was der DCK gestern, und zwar gestern Abend, und zwar öffentlich, gesagt hatte. »Was? Er will mich ersetzen?« Bernard presste es gequält hervor. »Es steht also fest. Hat er Island erwähnt?« »Ja, sagst du?« »Gütiger Ford. Island!« Er legte auf und wandte sich nach Lenina um. Sein Gesicht war aschfahl, die Miene bestürzt. »Was hast du?« fragte sie. »Was ich habe?« Er ließ sich schwer auf einen Stuhl fallen. »Ich soll nach Island versetzt werden.« In der Vergangenheit hatte er sich oft gefragt, wie es wohl wäre, sich somalos und aller außer der inneren Ressourcen beraubt, einer großen Prüfung stellen zu müssen. Schmerz, Verfolgung. Er hatte sich regelrecht nach Bedrängnis gesehnt. Erst vor 1 Woche im Büro des Direktors hatte er sich eingebildet, großer Not tapfer die Stirn geboten, sie stoisch und wortlos ertragen zu haben. Die Drohungen des Direktors hatten ihn geradezu beflügelt, hatten ihm das Gefühl gegeben, überlebensgroß zu sein. Doch hatte das, wie er nun einsehen musste, eben daran gelegen, dass er die Drohungen nicht ernst genommen, nicht geglaubt hatte, dass der DCK im Zweifelsfall handeln würde. Jetzt aber, da es so aussah, als wollte dieser seine Drohung tatsächlich wahrmachen, war Bernard entsetzt. Von dem eingebildeten Stoizismus, der theoretischen Courage, blieb nicht die geringste Spur. Er wütete gegen sich, was war er aber auch für ein Idiot. gegen den Direktor, wie ungerecht, ihm nicht die zweite Chance zu gewähren, die er, und daran hatte er nun nicht mehr den geringsten Grund zu zweifeln, immer zu ergreifen beabsichtigt hatte. Und dann auch noch ausgerechnet Island. Island! Lenina schüttelte den Kopf. »Wahr und Will bringt nichts als Unbill«, zitierte sie. »Nehme ich ein Gramm, bin ich auf dem Damm.« Am Ende konnte sie ihn überreden, 4 Soma-Tabletten zu schlucken. 5 Minuten später waren Wurzeln und Früchte vergessen. Rosig entfaltete sich die Blüte des Jetzt. Der Portier meldete, auf Befehl des Aufsehers warte eine Reservatsicherungskraft abflugbereit auf dem Hoteldach. Sie nahmen sofort den Fahrstuhl nach oben. Ein Achtelblut in gammagrüner Uniform salutierte und ratterte das morgendliche Programm herunter. Eine Besichtigung von 10 oder einem Dutzend der wichtigsten Pueblos aus der Vogelperspektive, dann zum Lunch eine Landung im Malpais-Tal. Das dortige Rasthaus sei sehr komfortabel und oben im Dorf hielten die Eingeborenen höchstwahrscheinlich gerade ihre Sommerzeremonie ab. Also sei das der beste Ort für eine Übernachtung. Sie nahmen im Heli Platz und es ging los. 10 Minuten später überflogen sie die Grenze zwischen Zivilisation und Wildnis. Über Berg und Tal, über Salz- und Sandwüsten, durch Wälder und bis in die blau-violetten Tiefen der Canyons hinunter. Über Klippen und Gipfel und Tafelberge zog sich endlos der Zaun, unbeirrbare Grade, das lineare Symbol des Triumphs menschlicher Zielstrebigkeit. An seinem unteren Rand markierten da und dort ein Mosaik weißer Knochen oder ein halb zerfallener Kadaver auf lohfarbenem Grund die Stellen, wo Wild oder Vieh, Pumas, Baumstachler, Kojoten oder die gefräßigen Truthahngeier, angelockt vom Aasgeruch und verpufft gleichsam im Zeichen ausgleichender Gerechtigkeit, den vernichtenden Drähten zu nah gekommen waren. »Sie kapieren es nicht«, sagte der grün uniformierte Pilot und zeigte auf die Gerippe hinab. »Sie werden es nie kapieren«, fügte er lachend hinzu, als hätte er über die stromexekutierten Tiere irgendwie einen persönlichen Sieg errungen. Auch Bernard lachte. Nach 2 Gramm Soma schien der Witz unerklärlich gut. Lachte und schlief dann fast augenblicklich ein, so dass er schlummernd über Taos und Tezuke, über Nambe und Picuris und Bojoake, über Sia und Kochiti, über Laguna, Acoma und die Enchanted Mesa, über Sunyi, Cibola und Ojo Caliente hinweggetragen wurde und erst erwachte, als die Maschine wieder am Boden stand, Lenina die Koffer in ein kleines quadratisches Haus trug und das gammagrüne Achtelblut Unverständliches zu einem jungen Indianer sagte. »Malpais«, erklärte der Pilot, als Burnett ausstieg. »Dort ist das Rasthaus. Und heute Nachmittag gibt es im Dorf einen Tanz. Er wird Sie hinführen.« Er deutete auf den missmutigen jungen Eingeborenen. »Wird sicher komisch«, er grinste. »Alles, was Sie tun, ist komisch.« Und mit diesen Worten stieg er in seinen Helikopter und ließ den Motor an. »Bis morgen. Und denken Sie dran«, sagte er noch beschwichtigend zu Lenina. »Sie sind absolut zahm. Sie werden Ihnen nichts tun, die Wilden. Sie haben längst Bekanntschaft mit Gasbomben gemacht und wissen, dass sie nichts anstellen dürfen.« Immer noch lachend setzte er die Rotoren in Gang, gab Pitch und war weg.